Als künstlerischer Bürgerschreck war Josef Beuys in meiner Jugend sprichwörtlich. Beuys einer von denen, die seltsame Dinge als Kunst ausgaben, von denen doch eigentlich jeder wusste, dass sie keine Kunst waren. Die Geschichten sind aber auch zu schön. Zum Beispiel die von der Badewanne, einer kleinen Säuglingsbadewanne, die mit Heftpflastern, Mullbinden und Fett beklebt war und 1973 bereitstand, um für eine Ausstellung am nächsten Tag aufgebaut zu werden. Am Vorabend aber wurde sie von zwei Damen am Rande eines Festes sauber geschrubbt und zum Gläserspülen genutzt. Ganz offenbar hatten sie in der Wanne die Skulptur nicht erkannt. Die Irritation des bürgerlichen Publikums, dass Kunst nichts mehr mit einer sofort erkennbaren handwerklichen Meisterschaft zu tun haben sollte, wie noch bei Malern, Bildhauern oder Musikern im 19. Jahrhundert, sondern sich auch Alltagsgegenstände in Kunst verwandeln könnten, dauerte noch lange an. Beuys trat ihr selbstbewusst entgegen. Das prädestinierte ihn zum sprichwörtlichen Repräsentanten. Im Grunde waren solche Strategien ja nicht neu, denn schon die Dadaisten hatten Alltagsgegenstände in die Kunst geholt. Aber bei dem Bildhauer und Aktionskünstler Josef Beuys geschah das als Teil eines noch grundsätzlicher auftretenden Kunstverständnisses. Formulierungen von ihm wie »Jeder kann ein Künstler sein«, sein Konzept eines erweiterten Kunstbegriffes oder seine Vision der Gesellschaft als einer sozialen Plastik, all das sind plakative und sprechende Erscheinungen einer Kunstrevolution gewesen, die von kaum einem Künstler so gut vertreten worden war wie von dem eloquenten Charismatiker Josef Beuys. Den Möglichkeitsraum der Kunst hat er ins Soziale, Kommunikative und Aktionistische gezielt erweitert. Kaum zu glauben, wie lange das schon her ist, so modern wie dieser Gedanke noch immer leuchtet. Am 23. Januar 1986, genau vor 40 Jahren, ist Josef Beuys gestorben. Das ist ein guter Grund, die lange Nacht über Josef Beuys zu wiederholen, die Berit Hempel zu seinem 100. Geburtstag 2021 hergestellt hat. Seien Sie gespannt. Mein Name ist Hans-Dieter Heimendahl, ich bin der Redakteur der Lange Nacht. Sie erreichen mich, wie immer, unter langenacht@deutschlandfunk.de. Sie können alle Lange Nächte der letzten Monate in der DLF-App nachhören. Und wenn Sie uns abonnieren, können Sie keine Sendung mehr verpassen. Bis nächste Woche. Im deutschen Fernsehen. In Schwarz-Weiß. Fünf Männer in Anzug, Hemd oder Rollkragenpulli sitzen an einem halbrunden Tisch auf einem Podium, trinken Bier, rauchen Zigarre oder Zigarette und diskutieren vor großem Publikum. Links vom Moderator, rauchend und glänzend im Gesicht vor Schweiß, der Künstler Josef Beuys. In Anglerweste, ohne Hut. Die lichten Haare strähnig nach vorne ins Gesicht gekämmt. Auf der anderen Seite des Tisches, in Anzug und mit Krawatte, Arnold Gehlen, ein als konservativ geltender Philosoph. Herr Beuys, in der Kölner Kunstmesse war von Ihnen zu sehen ein Volkswagenbus. Und aus dem kamen heraus 40 kleine Schlitten, die alle gleichen Modells waren und alle eine bestimmte Verpackung hatten. Ich habe lange davor gestanden und ich war belustigt. Nicht wahr? Aber ist doch gut. Warum wollen wir denn nicht mehr lachen? Wollen Sie das Lachen ausmerzen? Wollen Sie die Belustigung ausmerzen? Wollen Sie eine Revolution ohne Lachen machen? Ich will Sie was Konkretes fragen. Ich möchte gerne auf meine Kosten kommen bei dieser Revolution. Ja, das kann ich Ihnen nur erzählen. Ja, das glaube ich gern. Josef Beuys in seinem Element. Charmant, witzig, meinungsstark und diskussionsfreudig.